Deutschlandfunk, Jazz Facts. Niemals in denselben Fluss steigen. Ein Porträt des dänischen Gitarristen Jakob Bro von Karl Lippegaus. Dass er am Ende einer langen Tournee mit 20 Konzerten ist, merkt man Jakob Bro nicht an. Er sehnt sich zurück nach seiner Familie und seiner kleinen Tochter. Sein Gitarrentrio gehört seit einigen Jahren zu den gefragtesten Ensembles im Jazz, diesseits und jenseits des Atlantiks. Ohne dass ich den dänischen Künstler, der in Kopenhagen lebt, groß fragen muss, erzählt er mir von seinem Leben auf den vielen Reisen, seinem Werdegang, den Erfahrungen mit seinen Mentoren Paul Motion und Lee Konitz, seinen hierzulande kaum bekannten Alben für das kleine dänische Label Loveland und seiner wunderbaren Gruppe, dem Trio mit dem Kontrabassisten Thomas Morgan und dem Drummer Joey Barron. Dieses Interviewporträt mit Jakob Bro in den Jazz Facts könnte auch heißen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Oder wie wird man überhaupt Jazzmusiker? Ich heiße Jakob Bro und ich spiele Gitarre und komponiere Musik und bin in Kopenhagen. Jakob Bros Gitarre lauschend, musste ich dabei an ein altes Zitat von André Previn über Duke Ellington denken. Duke merely lifts his finger, three horns make a sound and I don't know what it is. Duke hebt nur den Finger, drei Hörner machen einen Sound und ich weiß nicht, was es ist. So ähnlich geht's mir, wenn ich die Gitarrenmusik von Jakob Bro höre. Well, I think it's a nice combination of people. My trio with Joey Barron and Thomas Morgan, it's like a mit dem Trio aus Thomas Morgan, Bass, Joey Barron, Drums und mir läuft es gut, in mehrfacher Hinsicht. Erstmal musikalisch, aber auch, was sehr wichtig ist, in menschlicher Hinsicht. Joey und Thomas sind sehr verschieden. Thomas mag introvertierter erscheinen als Joey, der gerne lacht und gesprächig ist. Doch sie haben auch viele gemeinsame Interessen. Beide hegen eine tiefe und offenherzige Liebe zur Musik. Zudem sind sie sehr neugierige Zeitgenossen, ständig nach Mitteln und Wegen suchend, ihr Wissen auszudehnen. Beide sind sehr gründlich. Das scheint mir ein geeignetes Wort zu sein. Joey ist jetzt 63 Jahre alt und hört sich immer noch viel Musik von überall her an. Dann erzählt er uns, was er darüber denkt und wie er das ein oder andere seines Spiels verbessern kann. In diesem Sinne sind sich Joey Barron und Thomas Morgan recht ähnlich, in dem Bestreben, ihre Zeit so effektiv wie möglich zu gestalten. In that sense, I think they remind me of each other somehow, trying to get the most out of their time somehow. Thank you. Thomas is very into computer and programming, and he's very much into language also. He studies many different languages. And Joey is, Thomas Morgan interessiert sich sehr für Computer und Programmieren. Auch mit Fremdsprachen befasst er sich viel und lernt eine ganze Reihe von Sprachen. Joey Baron verbringt auf unseren Tourneen viel Zeit mit dem Thema Magie und Zauberei. Darin ist er sehr gut. Sobald wir etwas Zeit haben, legt er uns die Karten und trickst uns aus. Ich habe zum Teil wegen Thomas Morgan angefangen, Japanisch zu lernen. Er ist mit einer Japanerin liiert. Das war natürlich ein triftiger Grund für ihn, aber angefangen hatte er damit schon vor 20 Jahren, lange bevor er seine zukünftige Frau kennenlernte. Ich fragte ihn einmal, warum er sich so für Sprachen interessiere, und er meinte, es sei gut für sein Gehirn. Das leuchtete mir ein und schien mir ein guter Grund zu sein, um mich in etwas zu vertiefen. Zu der Zeit begann auch ich, Japanisch zu lernen. Ein anderes Motiv gab es eigentlich nicht, aber es ist eine so wunderbare Sprache. Es wurde dann mein Hobby, wenn ich auf Tourneen bin. And also it's beautiful, I think, and the characters are beautiful. So that's become my hobby when I'm on the road. Music speaks in many different levels somehow. That's one of the beautiful things about it. And I'm happy that, you know, for me, music is also a language. So it's like I'm happy I chose that language as my way of living, and then I have Japanese as my Musik hobby. Affiziert uns in vielerlei Hinsicht. Das ist einer der schönen Aspekte daran. Für mich ist auch die Musik eine Sprache. Ich wählte diese Sprache für mein Leben, während Japanisch mein Steckenpferd ist. So kann ich das gut aufteilen. Als kleiner Junge habe ich erst mal Trompete gespielt in der Big Band meines Vaters, lange bevor ich zur Gitarre griff. Mein Vater leitete auch eine Big Band nur für Kinder, und mit 4 oder 5 Jahren schon spielte ich Trompete. Wenn es in der Schule eine Feier gab, spielte ich bei den Partys oder auch Psalmen bei den Weihnachtsfeiern in der Kirche. Ich fand es ziemlich schwer und ich war sehr schüchtern als Kind. Es fühlte sich seltsam für mich an, eine Bühne zu betreten und auf einem Horn zu spielen, das eine derartige Klangmasse projiziert. Ich sträubte mich dagegen und mochte es eigentlich nicht, außer wenn wir ohne Publikum probten. Ich erinnere mich noch genau, es war ständig irgendwas los und wir mussten immer vor Publikum auftreten. Ich stemmte mich dagegen. Irgendwie habe ich bis heute damit zu kämpfen und finde es manchmal jetzt noch befremdlich, damit meinen Lebensunterhalt zu verdienen. That's the thing that I had to work on, I think, and I still sort of work on in terms of, like, it's still kind of tricky for me to understand the fact that I'm actually doing this for a living now. Wer die Serie Homeland gesehen hat, die sich wieder erwarten in den letzten beiden Staffeln sogar noch steigern konnte, hat auch diese Musik erlebt. In starken, schweigsamen Momenten, in denen die jazzbegeisterte, bipolare Hauptdarstellerin, gespielt von Claire Danes, nachts durch regennasse Straßen fährt. Die Arpeggios aus der E-Gitarre weben den fliegenden Klangteppich für Polens größten Jazz-Trompeter Thomas Stanko. Das Stück heißt Terminal 7 und findet sich auf dem Album Dark Eyes, das vor fast genau 10 Jahren in einem Studio in der Nähe von Avignon entstand. Es war im Nachhinein für den dänischen Gitarristen Jakob Roh eine schmerzlich kurze Studioerfahrung mit dem großen Thomas Stanko. Auf dem Programm stand eine sehr ausgezirkelte 10-teilige Suite Stankos. Im Ganzen hatte der Däne eine Rolle wie der zweite Geiger in einem Kammerensemble. Kurze solistische Einwürfe als Mitglied eines polnisch-skandinavischen Jazzquintetts. Die Farben des Nordens verschmolzen mit dem slawischen Blues aus Warschau. Ein magischer Moment, eingefangen an 2 Apriltagen im Jahr 2009. Thank you. to really focus on just like creating a room with the musicians I'm on stage with. Ich muss darauf fokussieren, auf der Bühne mit den anderen Musikern einen Raum auszugestalten, eine Atmosphäre des Zuhörens schaffen. Deshalb tue ich das, was ich tue. Eine Atmosphäre will ich erzeugen, um etwas auszudrücken, das die Leute nützlich finden könnten für ihr eigenes Leben. Das ist schon an sich eine großartige Sache, doch wenn ich zu viel darüber grüble, wird es nicht funktionieren. Die Bühne gleicht einem Ort der Meditation, wenn man wirklich auf den Klang fokussiert, der von den Mitspielern kommt. Mit 12 oder 13 Jahren wechselte ich von der Trompete zur E-Gitarre, zu einer Zeit, als mein Trompetenspiel deutliche Fortschritte zeigte. Es fing wirklich an, mir Spaß zu machen. Ich spielte zu den Jazzplatten meines Vaters, doch eine Phase des Zweifelns setzte damals ein. Soll ich bei dem Horn bleiben oder mich ganz der elektrischen Gitarre widmen? Irgendwann stolperte ich dann über Jimi Hendrix, John Lee Hooker und andere Typen, die mich umhauten. Da stand für mich die neue Richtung fest. Musicians that sort of blew my mind a little bit, where I was just like, okay, I gotta go that direction somehow. Eine Gitarre als Freund zu haben, macht Sinn. Sie ist eine Konstante im Leben, Es ist nie verschwendete Zeit, sich mit ihr zu befassen. Stundenlang, jeden Tag. Du willst mit mir spielen, hier bin ich. And it took me a while. I did that like full force for 3 years or something, and then I actually started doubting again. Ich brauchte eine ganze Weile. Es ging so über 3 Jahre, bis die Zweifel wieder einsetzten. Die Musik, auf die ich sehr bald rekurrierte, war Jazz. Vor allem klassische Instrumente wie Trompete, Saxophon, Klavier, Kontrabass und Schlagzeug zogen mich an. Nicht Jazzgitarre, nein. Ich sagte mir, vielleicht hast du dir das falsche Instrument ausgesucht. Hartnäckig machte ich mich jahrelang auf die Suche. Ich verbrachte so viel Zeit mit meiner E-Gitarre, dass es irgendwie verschwenderisch erschien, wieder das Instrument zu wechseln. So blieb ich dabei, obwohl es schwer war, für meine Gitarre einen Platz zu finden, wenn ich mit meinen Freunden jammte. Immer war ich neidisch auf Pianisten, da ich fand, das Klavier klang für sich schon sehr gut. A place for it in when you know when I was jamming with my friends when I was a piano player and all those I was always envious because I thought the piano just sounded good by itself. Thank you. Fließende, volksliedhafte Melodien, die leise in der Stille verhallen. Chromatisch absteigende Fragmente von Songs, die keine Texte bedürfen. Auf Jakob Bros Album Streams wird undogmatisch deutlich, was Gleichheit im Jazz bedeuten kann. It has been sort of like in stages, I think, but my first real important group. Es ging alles in Schüben voran, sagt Jakob Bro. Die erste wichtige Band entstand, nachdem ich das Konservatorium verlassen hatte. Mit 16 hatte ich das Gymnasium aufgegeben und wurde mit 17 an der Königlichen Musikakademie Dänemarks zum Studium zugelassen. Es war das, was wir das rhythmische Konservatorium nennen. Ein Jahr blieb ich dort. Es gibt in Dänemark ein Konservatorium für klassische Musik. Dort erlernt man so ein Instrument und lernt die Musik von Bach und Beethoven kennen, von Mozart und Schostakowitsch. Das rhythmische Konservatorium, zugegeben ein etwas dummer Begriff, denn natürlich ist auch die Klassik rhythmisch, bietet Kurse an in Jazz, Rock, Pop und so weiter. In dem Jahr, als ich dort war, beschlich mich jedoch das Gefühl, nicht am richtigen Ort zu sein. I was there one year and while I was there, I was feeling that I was not in the right place, basically. Thank you. Ein unbekanntes Meisterwerk aus Jakob Bros noch relativ schmaler Diskografie ist das Album Time, das im September 2011 im Avatar Studio, seinem bevorzugten Studio in New York, entstand, mit dem Altsaxophonisten Lee Konitz, dem Bassisten Thomas Morgan und einem zweiten Gitarristen, den er sehr verehrt, Bill Frisell. Time, etwas schwer zu finden, ist erschienen beim kleinen dänischen Plattenlabel Loveland. Sie hören die Jazz Facts im Deutschlandfunk, heute ein Porträt des dänischen Gitarristen Jakob Bro. Kurz nach seinen Erfahrungen an der Musikakademie formierte Jakob Bro sein erstes Trio. Jeden Tag probten die drei 6 Stunden lang in einem Keller. That was the first time I feel like I came to a sort of a place with my guitar where I felt like nothing was really missing. This was really a nice sounding. Zum ersten Mal bekam ich da das Gefühl, einen Platz für meine E-Gitarre gefunden zu haben. Unsere Gruppe klang gut und ich schöpfte Mut, in der Richtung weiter zu forschen. Diese Musik bedeutet mir sehr viel, doch mein Instrument zu erlernen hatte Vorrang. Ich transkribierte Solos. Coltrane and Monk and Miles and Chet Baker and Abby Lincoln, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong. All diese unglaublichen Musiker halfen mir auch, meine Gehörbildung zu verbessern. Ein Geschichtswissen dieser Musik ist essentiell. Einmal gab mir ein Lehrer ein paar Tonleitern an die Hand, doch für mich klang es nicht wie Jazz und so ging ich nach Hause und transkribierte Solos. Die Tonskalen waren nur ein früher Ausgangspunkt. Es ging darum, eine Sprache zu finden, um etwas damit zu kreieren. Early starting point. You needed to find a language and slowly build something. Ob sich der narrative Faden einer Platte wie Returnings entwickelt, hängt von unserer Empathie beim Zuhören ab. Aus den Titelüberschriften ließe sich vielleicht dieses fiktive Tableau ersinnen: Strandbild von Hamsuns Jugend im Oktober in Lyskaster. Jedenfalls endet diese Rückkehr Bros mit einem Ausflug in die Jugend. So heißt der letzte Titel der Platte. Youth. So actually for a long time I was working very hard on the tradition. Jim Hall was my big inspiration. Eine ganze Weile arbeitete ich hart in Bezug auf die Jazz-Tradition. Jim Hall war eine große Inspiration, natürlich auch Pat Metheny, Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel, Peter Bernstein. Viele Musiker sind es, die ich wirklich bewundere. Gleichzeitig suchte ich nach einem Anknüpfungspunkt, nach neuen Sounds und Dingen, die mich bewegten. Das hatte ich im Jazz so lange betrieben, bis ich anfing, mich mehr mit Rockmusik zu beschäftigen und mit Klassik. Im Grunde ist das mein Antrieb. Ich begebe mich auf Wanderungen oder hocke zu Hause. Ich fahre mit dem Fahrrad herum oder nehme den Bus und dabei lausche ich der Musik, um neue Dinge zu finden, die in meinen Ohren gut klingen. Hätte ich das alles nicht mehr, könnte ich im Grunde keine Musik mehr machen. Ich brauche die von außen einfließende Inspiration. Ich begann viel von Neil Young zu hören, von Bob Dylan, Joni Mitchell und Nina Simone. Auch Elliot Smith und Nick Drake interessierten mich sehr, Boards of Canada und Aphex Twin. All diese Genres weckten mein Interesse, doch es braucht Zeit, um all das zu absorbieren und in die eigene Musik einfließen zu lassen. Das war kein sehr bewusster Vorgang, es kam alles allmählich zusammen. And it's not something I've deliberately tried to do actually. It's just something that I think is slowly coming together. Im September 2008 ergab sich die Gelegenheit, einen der großen Gitarristen unserer Zeit zusammen mit Jakob Bro zu erleben, damals noch sehr jung. Mit dem renommierten Tonmeister James Farber am Pult. Bill Frisell hatte wiederum seinen Mentor am Schlagzeug neben sich, Paul Motion. Und am Bass erleben wir Ben Street. Diese fünf übten wie für ein Astronautentraining in der Abteilung für Schwerelosigkeit. Das Stück heißt nämlich Weightless. Thank you. So my time in New York was great. I mean, I learned a lot. I was living with Ben Street, the bass player. He was my teacher. Ich verbrachte eine wunderbare Zeit in New York und lernte dort eine ganze Menge, vor allem mit dem Bassisten Ben Street. Ben war mein Lehrer an der New School zu jener Zeit, als ich eigentlich zurück nach Dänemark fahren wollte. Ich lebte in einer fürchterlichen Bude in New York und erlebte eine große Kluft zu den Sessions, die mir wirklich Freude machten. Ich wusste, dass mich in Dänemark eine ganze Menge Jobs erwarteten. Ich wollte alles hinschmeißen und meinen Koffer packen. Doch als ich Ben Street einmal zu Hause besuchte, meinte Ben, tu es nicht, bleib hier, du kannst bei mir wohnen. Gesagt, getan. Er gab mir ein Zimmer in seinem Apartment, das der Saxophonist Mark Turner benutzte, wenn er in der Stadt war. All diese unglaublichen Musiker schneiden ständig herein. Der Pianist Ethan Iverson, der Bassist Larry Grenadier, der Drummer Ben Perowski, alles Freunde von Ben Street, die er mir nacheinander vorstellte. Es war eine wunderbare Schule für mich. Als Lehrer ist Ben ganz schön hart. Zum Entspannen ist da wenig Raum. So zumindest fühlte es sich für mich an. Ich war ja noch jung. Ben fragte mich, ob mir dieses oder jenes gefiel, und wenn ich ja sagte, fragte er gleich, aber warum? Man musste ständig auf dem Kiviv sein bei ihm. And that was a really incredible time for me. Sie hörten die Jazzfacts im Deutschlandfunk heute, Nie in denselben Fluss steigen. Ein Porträt des dänischen Gitarristen Jakob Bro von Karl Lippegaus. Redaktion Harald Rehmann.